6. Nächstes Jahr. Para o ano. Vielleicht. Talvez. Ausland. O estrangeiro. Nach. Depois de. Obwohl. Embora. Wahrscheinlich. Provável. Ich würde gerne. Gostaria. Es ist schade. É pena.